Mr. Michael Meyerhofer schwebt allein durchs All. Zwischen Sternstaub ein kosmischer Ball. Planeten flüstern, doch sie werden stumm. Denn Zerstörung naht und alles wird krumm. Er sieht die Erde, sie schreit nach ihm. Doch seine Mission kennt keinen Verziehen. Asteroiden tanzen Chaos im Kreis. Mr. Michael Meyerhofer blickt und bleibt eiskalt weiß. Oh Mr. Michael Meyerhofer, wo führt das hin? Im Schatten des Universums suchst du Sinn. Die Planeten zerfallen in einem Atemzug. Doch in deinen Augen lodert der Mut. Raketenflammen färben die Nacht. Ein Komet wie ein Pfeil der Geschichte lacht. Zwischen Mars und Jupiter, das Spiel ist hart.